ARD. Achtung, Achtung. Jetzt. Ich kann ohne Hörspiel nicht leben. Das ist eben einfach meine Welt. 100 aus 100. Die Hörspiel-Collection mit Nora Gomringer und Jörg Albrecht. Ja, und willkommen zurück zum Jubiläumspodcast 100 Hörspiele aus 100 Jahren hören wir. Und jetzt was aus dem Jahr 2018, also noch nicht so alt. Ja. Nora, du hast das hier sehr bewegend für die Hörerinnen und Hörer, weil also mich hat das mitgenommen, allein in der Art, wie das zu hören ist, das akustische Fest dabei. Auf der Suche nach den verlorenen Seelenatomen oder Unser ist des heiligen Waldes dunkel von Susanne Maria Hempel. Mehrfach ausgezeichnet, ein Stück, das sich damit auseinandersetzt, dass im Prinzip Frau Hempel selbst ihre Talente und ihr Erzählen und ihre Stimme einsetzt, um die Lebensgeschichte eines ehemaligen DDR-Häftlings hörbar zu machen, der im Gefängnis einen ganz schweren Schock erlebt hat und sein Gedächtnis verloren hat letztlich. Und als vermeintlicher Republikflüchtling ist er da eingebuchtet worden, ist also fälschlich und falsch verurteilt eingesetzt worden ins Gefängnis und hat dort Folter erlebt und kam raus. Und aufgrund des Todes des besten Freundes Thomas beginnt er, seine Lebensgeschichte zu erzählen. Und Susanne Hempel hat offensichtlich genau zugehört. Ja, und über lange Zeit. Und erzählt uns das nach. Ja. Und erzählt es nach in einem ganz, einen intimen Raum machenden Art. Allein durch ihre Stimme und allein, wie sie es erzählt. Denn sie spricht alles. Sie spricht alle Personen, die auftauchen. Also es sind ja mehrere. Wir folgen ihrer Stimme. Die Stimme ist auch Grundlage der Komposition. Also es ist, sie selber hat auch die Komposition gemacht. Also wir hören die Stimme auch so leicht verschoben, vervielfältigt quasi in sich selbst. Und für mich war das auch dieses wirklich Berühren an dem Ganzen. Wie kann eine Person diese Grenzsituation von Haft und Folter überstehen und noch ein Mensch bleiben oder eine Person bleiben? Das sind ja auch diese Seelenatome, die angesprochen werden. Ne? Wo ist die Seele? Also sie ist atomisiert. Ich ist zerstoben in ganz viele Teile. Genau. Und das hören wir auch. Ne? Das ist ja auch die Komposition, die Stimme eben so ins Zentrum stellt. Und dann gibt's den Wald, ne? Das ist eigentlich der dieser heilige Ort des Waldes, in dem alles noch gut war, eine Erinnerung der Kindheit von Thomas und seinem Freund, dessen Leben wir ja hören. Und ich war am Anfang so irritiert, weil sie eben auch diese alle Stimmen spricht. Ich dachte, ich habe es jetzt mit einer Frau zu tun, die von einem Schicksal erzählt, dass sie sich eben einen besten Freund gesucht hat, diesen Thomas und so weiter. Und dann wusste ich auch gar nicht, ist das entscheidend? Habe ich hier eine Gender-Problematik? Ist das eben auch mit drin? Gar nicht. Nein. Die Stimme macht alles gleich und ist doch auch so tief rührend. Und dadurch, die Geschichte wird vorangetragen durch auch dieses hektische Erzählen manchmal eines Menschen, der gerade noch die Gelegenheit hat, noch etwas von sich zu ergreifen, bevor es entschwindet. Ja. Also die Rekonstruktion und der Versuch der Rekonstruktion von Persönlichkeit und Ich-Zustand. Ja, an einer Stelle heißt es auch mal, kannst du mal versuchen, es so von Anfang an zu erzählen, als wüsste ich noch gar nichts. Das, was aber der Clou da ist, finde ich, also es ist eine ganz kunstvolle Form. Sie hat was Künstliches, aber nur durch diese Künstlichkeit, also diese Inszenierung der Originaltöne, können wir eigentlich vordringen in dieses Erinnern, so dass es authentisch ist. Und das ist eine ganz berührende, tief bewegende Sache, dieses Erinnern an das Unrecht. Und ich bin ganz froh, das Stück gehört zu haben. Und ich würde sagen, wir hören jetzt rein in Auf der Suche nach den verlorenen Seelenatomen. Ja, wer vom Wald geliebt wird, wird von ihm angenommen. Ton ab. Auf der Suche nach den verlorenen Seelenatomen von Susanne Maria Hempel. Danke, Susanne. Danke, dass ich darüber reden konnte. Jetzt, das war, ich hätte es gar nicht gekonnt mehr, weil... Wer hätte mich nach dem Thomas gefragt oder irgendwas? Das konnte ich jetzt eigentlich wirklich bloß mit dir. Das bedeutet, da ist jetzt mehr von mir wieder da. Ich will ja auch mal wissen, wer ich bin. Ich war ja wieder ganz auseinandergestreut, ne? Super, Susanne. Wo war man stehen geblieben? Ich hab